wenn das geschieht, dann wird es schöner. Dann holst du nach, was du versäumt, dann hast du nicht umsonst geträumt. Wenn das geschieht, wird alles anders. Dann bist du nie mehr so allein, dann werd ich immer bei dir sein. In die Dämmerung deiner Tage fällt Lichterschein. Wenn ich dich zu fragen wage, wann wirst du mein? Wenn das geschieht, wird alles leichter. Du gehst ganz anders durch die Welt, du spürst, dass eine Hand dich hält. All die Schatten banger Stunden, die müssen fliehen, wenn für zwei, die sich gefunden, die Sterne glühen. Wenn das geschieht, beginnt das Leben. Du wirst durchs Tor der Liebe gehen und alles Glück der Welt verstehen.